Meine lieben Freunde, jetzt werdet ihr uns zum letzten Mal in diesen Stühlen mit diesen T-Shirts über dieses Thema reden sehen und hören. Yes, Sir. So machen wir das. Wir machen das Ende dieser Serie. 11 Episoden sind genug. Wie schön, oder? Ja, aber eigentlich, wir könnten noch lange darüber reden. Sehr. Ja. So doppelt so lang mindestens. Ich möchte an einem Punkt einhaken, Peter. Und zwar, das ist der folgende Punkt. In dieser Geschichte vom liebevollen Vater oder verlorenen Sohn, je nachdem, wie du es nennen willst, in diesem Vater gibt es noch etwas Trauriges auch. Etwas sehr, sehr, sehr Trauriges. Was ist das, Peter? Weißt du das? Weißt du, was ich denke? Soll ich raten? Ja. Meinst du den anderen Sohn? Hattest du das gespürt von meinem Herzen oder hast du geraten? Das ist das Traurige an der Geschichte. Es ist der ältere Sohn. Weißt du, was für mich in der Geschichte sehr traurig ist? Vom älteren Sohn? Eine ganze Anzahl Dinge sind traurig. Beide hatten denselben Vater, aber beide lebten nicht denselben Vater. Absolut. Denk einmal, der Vater war ja nicht besser zum jüngeren Sohn als zum älteren. Es gibt keinen Hinweis in dieser Geschichte, dass der Vater den jüngeren bevorzugt hätte. Den Hinweis gibt es nicht in der Geschichte. Aber dennoch hatte der ältere den Herzensglauben. Er hatte die Herzensüberzeugung, dass der Vater den jüngeren bevorzugt hat. Den Punkt möchte ich hier machen. Du erlebst nicht so viel von der Liebe des Vaters, wie der Vater Liebe für dich hat. Der Vater hatte für den älteren Sohn gleich viel Liebe für den jüngeren. Das heißt, du erlebst nicht so viel Liebe, wie der Vater für dich hat. Du erlebst so viel Liebe, wie du dich hineinwagst in die Liebe des Vaters in deinem Herzen. Denk einmal. Der Jüngere umarmte, der Vater umarmte den jüngeren Sohn. Der jüngere Sohn hätte sich ablehnen können. Der Vater sagte, Ring, Kleider her. Der jüngere Sohn hat gesagt, nein, die ziehe ich nicht an. Das heißt, der Jüngere, der musste sich hingeben der Liebe des Vaters. Und der Ältere, der war sauer. Warum war der sauer? Der hat gesagt, Vater, so viele Jahre diene ich dir und nie hast du mir gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Ich habe nie dein Gebot übertreten. Denk einmal, der Ältere, der hat sich gedacht, er kann durch das Halten der Gebote die Liebe des Vaters verdienen. Und da hat er nichts erlebt. Ich habe gerade den Gedanken gehabt, was stimmte bei dem nicht? Was nicht stimmte, dass er gesetzlich war. Der wollte sich die Liebe des Vaters verdienen. Da gibt es nichts zu verdienen. Entweder nimmst du sie umsonst an oder du kriegst es, du hast sie nicht. So einfach ist das. Lukas Kapitel 15. So lange habe ich dir gedient und nie hast du mir gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Hast du es? Lukas 15. Schau, was er sagt. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Vers 28. Sein Vater nun ging hinaus zu ihm und redete ihm. Stell dir mal vor, auch obwohl der zornig war, der Vater läuft ihm immer noch nach. Der Vater läuft dem Jungen entgegen und der Vater läuft dem Alten entgegen. Der Vater läuft dem Religiösen entgegen und der Vater läuft dem, der alles versaut hat, entgegen. Der Vater läuft allen entgegen. Der Vater ging zu ihm hinaus. Der Vater hätte sagen können, ja, wenn du sauer bist, dann bist du halt sauer. Das ist deine Entscheidung. Nein, der Vater ging sogar hinaus zu dem, obwohl der sich entschieden hat, er will nicht teilhaben an dem Fest. Trotzdem geht der Vater ihm nach. Und dann sagte er, antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Zwei Schlüsselworte, Peter. Dienen und kein Gebot übertreten. Und ich. Mhm. Er dachte sich, die Liebe des Vaters muss verdient werden, ja, indem man für ihn hart arbeitet, indem man nichts falsch macht. Aber so verschließt man sich den Weg zur Liebe des Vaters. Mein Freund. Mit dem Vater nichts zu tun? Gar nichts zu tun. Aber nachdem die Liebe des Vaters hier geschenkt ist, muss sie angenommen werden. In dem Augenblick, Peter, in dem, schau, wenn ich dir was schenke und du willst dafür bezahlen, dann hast du es nicht. Nee. Dann kriegst du es nicht. Du kannst es nur haben, wenn du es nimmst. Mhm. Der Junge, der wollte arbeiten dafür, gedient, und der wollte alles richtig machen, kein Gebot übertreten. Und wartet, dass der Vater ihn gab, nur der Vater sagt, es gibt nichts zu geben. Dann hätte er das ja nie angenommen. Sein Leben lang nicht, bis jetzt und in Zukunft nicht. Absolut nicht. Drum habe ich ja gesagt, jeder Mensch erlebt so viel von der Liebe des Vaters, wie er sich entscheidet zu nehmen. Wenn du bist schuld, der ältere Sohn ist selbst schuld an seinem Verhalten. Schau mal, wie tragisch das ist. Viele Jahre gedient, und damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Und dann sagt er Folgendes. Nun aber ist dieser dein Sohn gekommen, der gut, Entschuldigung, dann gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Und schau, was der Vater sagt. Er sprach aber zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist Wesen. Ach, seins, ja. War ihm das jetzt auf einmal neu? Der war sich dessen gar nicht bewusst. Gar nicht. Der Vater, für mich scheint der Vater fast schockiert, weißt du. Moment mal, das gehört ja alles dir. Er ist schockiert, dass er es ihm nochmal sagen muss. Er ist schockiert, dass er es nicht weiß. Schockiert, dass er es nicht nimmt. Das gehört alles dir. Und mit dem hat er ja die Religiösen angesprochen, die religiösen Leiter. Dienen, Gebote halten, dienen, Gebote halten, dienen, Gebote halten. Und dann kommt die Hure und die heult und die weint und die küsst und Jesus lasst das. Und der Pharisäer sagt, Moment einmal, wenn der Prophet wäre, der würde wissen, was für eine Frau da ist. Und was sagt Jesus? Der viel liebt, dem wurde viel vergeben. Die hat die Liebe angenommen, du nimmst sie nicht an, du willst sie verdienen. Du willst alles richtig machen, um die Liebe des Vaters zu kriegen, so kriegst du sie nicht. Kein Mensch erlebt die Liebe des Vaters, wenn er sie sich verdienen will oder wenn er sie haben will, indem er alles richtig macht. So kriegst du sie nicht. Die Liebe des Vaters, die erlebst du nur, wenn du dich in seine Arme schmeißt, unabhängig von dem, was du gut oder schlecht gemacht hast. Die Party beginnt in seinen Armen. Eine bessere Einladung wird es nicht geben. Wird es nicht geben. Ich finde das gerade so schön. Und weißt du, was ich genial finde? Der Vater sagt, komm doch und sei fröhlich und freu dich. Feier mit. Feier mit. Er lädt alle ein. Er lädt den Religiösen ein. Er lädt den ein, der es verbockt hat. Er ladet einfach alle ein zum Feiern in seinen Armen. Ich war in Polen erst vor knapp zwei Jahren. Und da stellte mir einer der Leiter dort in Polen eine Frage. Die sagen, Reinhard, wir erkennen dich hier an als Prophet in Polen. Und ich möchte gerne wissen, was sagt Gott zu dir über Polen? Diesen Mann brennt Polen am Herzen. Und ich habe zu ihm gesagt, du, nichts. Also ich hab kein Wort für Polen, habe ich zu ihm gesagt. Und während ich zu ihm gesagt habe, nichts, ich habe kein Wort zu Polen, sagte der Heilige Geist, doch, hast du doch. Und ich sagte, Moment, der Herr gibt mir gerade ein Wort für Polen. Und der Herr hat zu mir Folgendes gesagt. Die religiösen, katholischen Polen, da gibt es ja ein sehr katholisches Land, das weißt du ja, denke ich, oder? Ja. Die religiösen, katholischen Polen, die werden nicht erreicht mit Zeichen und Wunder und Übernatürlichen. Die werden erreicht mit der Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, die bringt die Ernte unter den religiösen Polen ein. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Ich glaube an Zeichen und Wunder und Machttaten im Predigen des Evangeliums. Aber wenn du und ich in dieser bewussten Liebe des Vaters, in der bedingungslosen, herzlichen, genialen Liebe des Vaters leben können, wenn du und ich, und wir können, wenn wir wollen, sagen wir so, wenn du und ich in der Liebe des Vaters leben und das dann einfach aus uns rausfließen werden, ich sag dir, da kommen erstens viele Verlorene zurück nach Hause und viele, die den Vater noch gar nicht kennen, wollen ihn kennenlernen. Was denkst du? Das ist ein brennender Traum im Vaterherz. Werden wir es erleben? Ja, wir werden eine Ernte der Liebe erleben. Eine Ernte der Vaterliebe? Ja, weil, und ich werde sagen, warum. Weil als Petrus Joel zitiert hat, da hat er ja zwar richtig zitiert, aber das nicht ganz erkannt. Weil viele prophetische Worte, die haben eine anfängliche Erfüllung und dann eine ganzheitliche Erfüllung. Und als Petrus gesagt hat, das ist, was geschrieben steht im Propheten Joel, er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, da wurde der Geist noch nicht ausgegossen auf alles Fleisch. Nur auf 120. Und Teil dieser Verheißung von Joel ist, dass die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Und die letzte große Ernte, und wenn du Joel studierst, dann siehst du, im Joel ist die letzte große Ernte beschrieben. Es wird eine Armee sein, die es nie zuvor gab, nie nachher geben wird. Und die letzte große Ernte wird die Ernte der Liebe des Vaters sein. Wo der Vater sich die Söhne zurück nach Hause holt. Er wird sich nie ändern. So wie Jesus ihn damals, als er auf der Erde war, beschrieben hat. Er wird sich nie ändern. So intensiv, wie er das beschrieben hat, so intensiv, wie wir es erleben können, es wird sich für jeden, der da in diese Arme läuft, immer so auswirken. Ob ich jetzt derjenige bin, der weggelaufen ist und zurückkomme, oder ob ich derjenige bin, der im Haus des Vaters ist, aber es mir erarbeiten will und keine Fehler erlauben. Weißt du, Peter, mein Herz, ich habe unwahrscheinliches Mitleid. Ich muss bekennen, ehrlich, das habe ich auch schon bekannt, habe ich mehrmals schon öffentlich auch bekannt, ich habe kein Problem damit. Ich war urteilend gegenüber den Religiösen, was falsch war, gibt es gar keine Frage. Ich war urteilend einfach aufgrund, weil es mich sehr traurig gemacht hat, wie religiöse Leute viel kaputt gemacht haben. Und mein Urteil war insofern völlig absurd, weil ich war ja selbst früher unwahrscheinlich religiös. Aber nachdem mir der Vater sein Herz gezeigt hat, habe ich kein Urteil mehr für die religiösen älteren Söhne, nur eine tiefe Barmherzigkeit. Eine tiefe Barmherzigkeit. Der Vater geht raus zum älteren religiösen Sohn und der Vater läuft dem Jüngeren, der alles kaputt gemacht hat, auch entgegen. Der Vater umarmt sie beide und er will beide zusammenbringen. Und ich finde das schön, dass der Vater zum Älteren sagt, komm doch hinein, komm mit. Er will beide zusammen haben in seinen Armen und mit beiden seine große Güte und Liebe feiern. Vielleicht bist du der Religiöse, vielleicht hast du die Vaterliebe nie erlebt, weil du wolltest es immer verdienen, du wolltest immer arbeiten dafür, du wolltest alles richtig machen und du hast einen Gerechtigkeitssinn und wenn die anderen alles falsch machen, die verdienen sich ja gar nichts und wie geht das? Vielleicht bist du dieser. Darf ich dich bitten, dich vom Vater einladen zu lassen? Lass das mal alles los. Lass diesen Druck los, alles richtig machen zu müssen vom Vater. Lass diesen Druck los, du lebst, um zu dienen. Der Vater, der hat dir nicht Jesus gesandt, weil er Angestellte wollte. Der Vater hat Jesus gesandt, weil er seine Kinder zurückhaben wollte. Endlich zurück. Der Vater baut einen großen Familienbetrieb auf, nicht eine multinationale Firma. einen Familienbetrieb, wo jeder jeden liebt und jeder sich darum kümmert, dass es jedem gut geht. So schön. Lass dich lieben. Lass dich vom Vater aller Väter lieben. Mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Damit schließen wir die Serie ab. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Wir lieben es, euch zu dienen. Und lass dich jeden Tag knuddeln. Ja, einfach knuddeln lassen. Ciao.